Hafen von Vigo, am nächtlichen Quai, steht einsam ein Mädchen, das Herz tut ihm weh. Im Hafen von Vigo, da steht Mona Lu, sie schaut in die Ferne und hat keine Ruhe. Hängt noch Kamenfische von hoher See, doch es fehlt noch ein Mut am Tee, darum geht sie nicht fort. Im Hafen von Vigo, am nächtlichen Tee, steht einsame Mädchen, das Herz tut ihm weh. Weit ist das Meer voller Tücken, so mancher Seemann fand hier seine Ruhe. An nie die Heimat erblicken, die Bogendecken zweigen ihm zu. Er fuhr mit einem Kutter hinaus und ist noch nicht zu Haus. Von Vigo am nächtlichen Quai steht einsam ein Mädchen, das Herz tut ihm weh.